der Hans und die Grete tanzen herum und jauchzen vor lauter Freude. Der Peter steht so still und so stumm und ist so blass wie Kreide. Der Hans und die Grete sind Bräutigam und Braut und bieten ihm Hochzeitgeschmeide. Der arme Peter die Nägel kaut und geht im Werkeltag kleide. Der Peter spricht leise vor sich her und schauet betrübet auf beide. Ach, wenn ich nicht gar zu vernünftig wär,